Zündfunkgenerator. Wir denken laut. Ein Podcast von Bayern 2. Alexa, welche Fähigkeiten haben Roboter? Folgendes habe ich im Web gefunden. Wie Sie sich vorstellen können, haben Menschen, die in der Robotik arbeiten, starke Fähigkeiten in Mathematik, Wissenschaft, Programmierung und Systemanalyse. Ist deine Frage damit beantwortet? Nein. Vielen Dank für dein Feedback. Alexa, bist du ein Roboter? Ich weiß nur, dass ich da bin, um zu helfen. Das ist schön. Danke. Freut mich, dass ich behilflich sein konnte. Im Zündfunkgenerator geht es heute um ein Thema, das die Menschen schon seit sehr, sehr langer Zeit beschäftigt, um Roboter. Maschinen also, die immer mehr können sollen, um uns zu unterstützen und die Zivilisation voranzubringen. Diese Technologie hat in den letzten Jahrzehnten einen gewaltigen Schub gemacht und man muss, um sich die Fortschritte anzuschauen, nicht wie sonst oft nach Asien oder Amerika fahren. Die Robotik ist in Deutschland und insbesondere in Bayern absolut führend. Wie bayerische Roboter aussehen, was sie können, wie sie vielleicht unsere intimsten Wünsche erfüllen oder vielleicht auch doch nicht und warum sie den Menschen und seine Fähigkeiten am Ende wahrscheinlich doch nie erreichen werden, darüber reden wir in dieser Sendung. Mein Name ist Christian Sachsinger. Und ich bin Christian Schiffer. Gemeinsam machen wir alle vier Wochen Umbruch. Das ist der Tech-Podcast von B5 Aktuell. Und heute bestreiten wir damit diese Zündfunk-Generator-Sendung. Die Mensch-Maschine. Roboter auf dem Vormarsch. Sendung von Christian Sachsinger und Christian Schiffer. Die Robotik, die war ja lange Zeit eine recht überschaubare und vergleichsweise simple Technik. Roboter, das waren monströse Stahlarme, die immer wieder die gleiche Bewegung gemacht haben. Also zum Beispiel ein Stück Blech aufnehmen und es woanders hinlegen oder einen Schweißpunkt setzen und das alle, sagen wir mal, 10 Sekunden. Und eingesetzt wurden diese Maschinen meistens in der Autoindustrie. Aber die Idee war natürlich immer schon, dass Roboter irgendwann einmal viel mehr können sollten. Roboter sollten den Menschen ebenbürtig werden, aber natürlich immer nur als Unterstützer oder als Diener, wenn man so möchte. Und es schwang immer so ein kleines Unbehagen oder Gruselgefühl mit. Roboter, die sich dann selbstständig machen und ihr Eigenleben entwickeln können, vielleicht sogar ihre eigenen Vorstellungen und Ziele. Ja, und gegruselt haben wir uns natürlich da in vielen Romanen und Filmen, angefangen von Metropolis von Fritz Lang. Ich weiß nicht, ob du den jemals gesehen hast. Ja. Ich habe mir den mal angeschaut auf Arte und ich muss sagen, ich fand ihn leider langweiliger, als ich gehofft hatte. Ja, obwohl er natürlich visuell immer noch beeindruckend ist. Dann natürlich Terminator, ja, also das ist ja so der gruselige Roboterfilm und natürlich ist das auch der Film, in dem es um diese Frage geht, auch wie menschlich können Maschinen sein. Ja, wobei Terminator eigentlich eine Sympathiefigur ist. Kommt drauf an, von welchem Terminator du sprichst. Der Roboterfilm, der mich tatsächlich am meisten beeindruckt hat, würde ich fast sagen, in meinem Leben, ist AI. Artificial Intelligence von Steven Spielberg. Hast du den gesehen? Ja, das ist diese Geschichte von dem Roboter, der aussieht wie ein kleiner Junge und der dann ausgesetzt wird und sich alleine durchschlagen muss. Ich habe nachgeschaut, der Film ist schon 20 Jahre fast alt. Science will create a new order of artificial being. You're a machine. I'm a boy. Impossible. More intelligent, more feeling and more human. Genau. Dieser Film hat mich unglaublich beeindruckt damals, weil hier die Roboter mal die Opfer sind. Es gibt dann ja in diesem Film diese Events in diesen futuristischen Amphitheatern, da werden diese Roboter mit Säure übergossen oder angezündet und das alles in so einer Show. Und ich fand das furchtbar. Ich fand das wirklich furchtbar. Und ich muss sagen, wenn ich heute solche YouTube-Videos seht, ne? Zum Beispiel von Boston Dynamics, dass diese Firma, von denen es immer so Videos gibt im Internet, die gerne viral gehen, weil sie bauen Roboter, die sehr ähnlich aussehen wie Menschen oder wie Tiere. Also es gibt so einen Roboter, der sieht aus wie so ein Hund und es gibt einen, der sieht aus wie so ein Raubtier. Und dann gibt es eben auch einen Roboter, der sieht aus wie so ein Mensch. Und ich kann mich erinnern, es gab eins dieser Roboter, Videos, da hat dieser Roboter, der aussieht wie ein Mensch, eine Kiste in der Hand und dann wird ihm andauernd diese Kiste aus der Hand geschlagen und dieser Roboter bückt sich und hebt die immer wieder auf oder hält das Gleichgewicht und klar, Boston Dynamics will damit zeigen, wie toll ihre Roboter sind und ich dachte mir die ganze Zeit so, lass doch mal diesen Roboter in Ruhe. Ich verstehe dich jetzt schon richtig, du hast Mitleid mit einer Maschine. Natürlich, Roboter haben keine Gefühle. Aber ich denke mir, wenn man halt damit anfängt, solche Roboter einfach schlecht zu behandeln, ich glaube nicht, dass uns das als Menschen gut tut oder dass was Gutes ist. Also ich glaube, auch wenn das keine Lebewesen sind, ist es, glaube ich, für uns Menschen gut, wenn wir auch denen trotzdem respektvoll begegnen und ihnen nicht dauernd Kisten aus der Hand schlagen. Das ist meine Meinung. Und es zeigt natürlich auch ein wenig, schon langsam haben eben Roboter immer mehr menschenähnliche Fähigkeiten, ja. Was lange Zeit vollkommen außer jeder technologischen Reichweite war, bis eben dann, und jetzt kommen wir schon zum ersten Schritt, die Digitalisierung dazu kam, also die Möglichkeit, diese tumpen, stupiden Greifarme in den Fabriken, von denen du vorhin gerade gesprochen hast, mithilfe von Software erst flexibler und dann sogar lernfähig gemacht worden sind. Und Bayern hat hier interessanterweise eben eine Vorreiterrolle gespielt. Diese Geschichte über Roboter, die wir heute hier erzählen, ist auch ein bisschen eine Geschichte einer steilen Wissenschaftlerkarriere. Angefangen hat alles in Oberpfaffenhofen bei München. Das, was wir hier im Hintergrund hören, ist Funkkontakt ins Orbit. Irgendwann im Frühjahr 1993 saß der Forscher Gerd Hirzinger im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen und schaute nach oben zum Himmel, weil in rund 300 Kilometern Entfernung umkreiste das Space Shuttle Columbia seit dem 26. April die Erde. Mit an Bord waren die beiden deutschen Astronauten Ulrich Walter und Hans Schlegel. Und Walter erklärte den Fernsehzuschauern auf der Erde damals, wie es an Bord der Columbia aussah. Weiter rechts haben wir Eingabeeinheiten für die Bewegung des Roboterarms. Sie wissen, dass sich auf der rechten Seite des Shuttles ein sehr langer Arm befindet, mit dem man den Shuttle einfangen kann oder aussetzen kann. Damit haben wir eigentlich den Rundgang hier oben auf dem Flugdeck beendet und ich möchte Ihnen zeigen, wie es eine Etage tiefer aussieht, sozusagen im Wohnraum der Astronauten. Also Walter hat es schon angesprochen, der Roboterarm, der mit an Bord war in diesem Weltraumlabor, den hatte nämlich Gerd Hirzinger entworfen. Hirzinger und sein Team wollten ein bis dahin einzigartiges Experiment durchführen. Wir waren die Ersten, die einen, wenn auch kleinen Roboter, in den Weltraum geschickt haben und von der Erde aus ferngesteuert haben. Also das Heikelste war, er musste ein kleines abgeflachtes Würfelchen aus einer Halterung rausnehmen, anstupsen. Das taumelt ja dann rum, stößt an den Wänden an und er sollte es dann vollautomatisch wieder einfangen. Das Problem mit diesem Vollautomatismus war aber, dass wir nicht so starke Rechner, die damals ohnehin noch relativ schwach waren, an Bord mitnehmen konnten, sondern die Bilder einer kleinen Stereokamera im Greifer wurden zur Erde geschickt. Am Boden haben dann die Rechner versucht, die Bewegung zu schätzen aus der Folge von Bildern und dann ein Kommando raufzuschicken. Aber die Signalverzögerungen waren in der Gegend von 6 Sekunden. Das muss man sich vorstellen. Also Signalverzögerungen von 6 Sekunden, weil die eben einen irre langen Weg zurücklegen mussten. Von Oberpfaffenhofen erst in die USA zur Raketenkontrollstation in Houston, bevor sie dann zur Columbia hochgeschickt werden konnten. Und das Gleiche zurück natürlich auch wieder. Eigentlich war es mit dieser Zeitverzögerung nahezu unmöglich, den kleinen herumtaumelnden Würfel in der Kabine wieder einzufangen. Im ersten Anlauf ist das Experiment dann auch prompt gescheitert. Hirzinger und sein Team hatten aber noch einen zweiten Versuch. Keiner hat geglaubt, dass es funktionieren wird. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe es auch eigentlich nicht geglaubt, dass es funktionieren würde. Tja, aber es hat dann eben doch geklappt. Und das war ein Riesenerfolg für den damals noch recht jungen Wissenschaftler und sein Team. Warum wir diese Geschichte erzählen, hat einen einfachen Grund. Es war dieses Experiment, das Gerd Hirzinger eine steile Karriere als Wissenschaftler ermöglicht hat. Und es war vor allem der Startschuss für größere Aktivitäten zur Erforschung und Entwicklung von Robotern am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Und Hirzinger selbst war und ist heute noch jemand, der seinen Einfluss zu nutzen weiß. Er sorgte dafür, dass in Bayern an mehreren Stellen die Robotik als Forschung mehr Gewicht bekam. Christian, du hast Hirzinger ja in Oberpfaffenhofen beim DLR besucht, beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Dort hat er immer noch ein Büro. Der Mann bleibt also aktiv, diskutiert überall mit und versucht, den Menschen die Angst vor Robotern auszureden. Ja, das stimmt. Hirzinger hat mich durch die Labore im DLR geführt und hier bekommt man gleich schon einen Eindruck, was sich in der Robotik seit diesem Experiment getan hat. In einer Halle steht ein Roboter, der nicht mehr nur aus einem Greifer besteht, sondern bereits einen mehr oder weniger kompletten Körper hat, also Kopf, Rumpf, 2 Arme mit allerdings jeweils nur 4 Fingern. 5 sind eigentlich einer zu viel, wie Hirzinger mir erzählt hat. Das ist auch so eine Erkenntnis gewesen, dass wir mal gesagt haben, wie viel braucht denn eine menschliche Hand unbedingt? Und sind dann immer mehr darauf gestoßen, dass 5 Finger ein bisschen, wie wir sagen, redundant sind. Also 1 Finger mehr als nötig. Es hilft schon, um den Griff zu stabilisieren. Aber mit 4 Fingern kann man sehr viel machen. Sie brauchen sich nur überlegen, mit 3 Fingern können Sie einen Apfel greifen, festhalten oder eine Orange. Aber drehen können Sie den dann nicht. Mit 4 Fingern geht das aber. Eine sehr interessante Erkenntnis, dass wir wahrscheinlich mit 4 Fingern auskämen. Ja. Ich habe aber immer noch kein so richtiges Bild vor Augen. Also wie muss man sich denn diesen Roboter dort vorstellen, den du dort gesehen hast? Also der ist dem Menschen nur grob nachempfunden, muss man tatsächlich sagen. Eher vielleicht so wie in einer Science-Fiction-Serie oder in einem Online-Game. Man sieht viele Kabel, das Hüftgelenk ist ein großes Metallscharnier, der Kopf ist lediglich angedeutet. Da gibt es eine weiße ovale Maske mit einer Öffnung für die Kameras und mehrere Antennen, die da oben in die Luft rausragen. Und anstatt auf Beinen steht dieser Roboter auf einer Art Rollator mit 4 Rädern. Kann man lang philosophieren, wie sollte so ein Roboter ausschauen. Die Japaner und Chinesen, die haben ja gern so menschenähnliche Roboter. Wir neigen eher dazu, das rein funktional zu machen. Bei Spracherkennung und humanoiden Robotern ist Deutschland sicher nicht führend. Da ist Hongkong, Asien wahrscheinlich eher Vorreiter. Aber hierzulande sind die Firmen gerade dabei, ganz andere Kompetenzen und Fähigkeiten für die Roboter zu entwickeln. Und die sind auch beachtlich. Dieses blaue Ungetüm in Oberpfaffenhofen kann zum Beispiel mehrere Bälle gleichzeitig auffangen. Und er kann noch andere Dinge. Zum Beispiel hat er an den Fingern taktile Sensoren, hat also so eine Art Tastsinn. Und auf einem Tisch im Labor des DLR lag da bei meinem Besuch 1 Dutzend Rohre. Die waren mal aus Holz, mal aus Schaumstoff oder mit Stoffen umwickelt oder vielleicht auch ganz glatt. Und der Roboter konnte diese Materialien erfühlen, wie Gerd Hirzinger mir erklärt hat. Er hat also eine Lernphase. Es werden ihm die verschiedenen Rohre hingestellt. Er muss dann runterfahren mit den Fingern und muss diese Signale der taktilen Sensoren aufnehmen und auswerten. Das macht er ein paar Mal. Und das Erstaunliche ist, dass er dann in der Lage ist, zuverlässiger als ein Mensch mit zugebundenen Augen, das machen wir dann auch manchmal symbolisch, wickeln einfach die Kameras ein mit dem Tuch, verbinden ihm die Augen, dass er dann tatsächlich besser erkennt, welches Rohr er greift, als ein Mensch das macht. Jetzt Frage an dich, Christian. Wie kann es sein, dass Roboter lernen, Oberflächen zu erkennen? Und warum ging sowas nicht vor, sagen wir mal, 20 Jahren? Ja, weil wir heute ganz neue technologische Möglichkeiten haben. Kurz zusammengefasst, wir haben mehr Rechenpower und die ermöglicht es uns, dass Maschinen heute Muster erkennen können. Und das führt dann dazu, dass künstliche Intelligenz zum Beispiel Krebszellen erkennen kann oder dass auf dem Foto auf meinem Handy ein Maskrug zu sehen ist. Ja, und das ist eine technische Revolution in gewisser Weise und von der profitieren viele, aber vor allem natürlich auch Roboter. Und genau deshalb können Roboter inzwischen eben viel mehr von ihrer Umwelt erfassen. Kameras und Mikrofone gab es natürlich auch schon vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Aber das Lernen und das selbstständige Lernen, das ist neu. Um zu sehen, was Roboter inzwischen alles können, warst du ja auch noch in Augsburg im Werk von KUKA. KUKA ist das größte deutsche Roboterbauerunternehmen. Und, was auch interessant ist, KUKA pflegt seit langem enge Beziehungen zum Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Die dort entwickelten Technologien kommen deshalb auch in Augsburg zum Einsatz und sind dort weiterentwickelt worden. Und was bei KUKA du ja unter anderem gesehen hast, ist, wie feinfühlig solche Roboter mittlerweile sind. Ja, ich habe mich bei KUKA mit Johannes Kurt unterhalten. Er ist der Leiter der sogenannten Engineering-Abteilung bei KUKA. Und er hat mir einen mechanischen Arm gezeigt, der schon über ganz besondere Eigenschaften verfügt. Also er hat in jedem Gelenk einen Momentensensor. Das heißt, er spürt, welche Kraft von außen auf ihn wirkt. Und damit sind wir schon dem Menschen ein Stückchen ähnlicher geworden. Und wir können diese Sensitivität eben auch dazu nutzen, eine Applikation, wo der Roboter mit dem Mensch zusammenarbeitet, sicher zu gestalten. Was wir jetzt hier zeigen, ist, wie der Roboter einen Bolzen in eine Bohrung einsetzt. Wobei dem Roboter nicht bekannt ist, wo genau die Bohrung ist. Er muss eigentlich zwei Aufgaben lösen. Er muss erstmal rausfinden, wo ist sie denn? Und dann muss er den Bolzen einsetzen, ohne dass der dabei verklemmt. Wenn Sie den Bolzen mal selber in die Hand nehmen, wenn Sie den mal leicht wegdrücken, dann merken Sie sofort, wie der klemmt. Ja, ich kann's. Ja, ja. Sie können es, weil Sie brillante Hände haben. Wenn ich Ihnen also einen dicken Skihandschuh in die Hand geben würde oder eine Zange und über die Zange hätten Sie den Bolzen, dann würden Sie sich schon deutlich schwerer tun. Ja, klar. Also wir sind brillant. Also wir Menschen sind einfach brillant. Meine Achtung ist da sehr gestiegen. Ja, das sind halt alles Tätigkeiten, über die wir uns bislang einfach überhaupt gar keine Gedanken gemacht haben. Also ich stelle es mir gerade vor, wie schwierig es für einen Roboter ist, eine Tür mit einem Schlüssel aufzusperren. Also frühere Roboter hätten wahrscheinlich den Schlüssel abgebrochen oder die ganze Tür einfach zerstört, ja. Und wie kompliziert das ist, der muss diesen Schlüssel nehmen und dann muss er erstmal das Schlüsselloch treffen. Dann muss er fühlen, ob es da beim Drehen einen Widerstand gibt, ob der Schlüssel überhaupt schon tief genug drin steckt. Mein Gott, wie schwierig. Geht auch noch nicht so lange, dass ein Roboter eine Tür aufsperrt, das ist wirklich absolut Hightech. Johannes Kurt hat mir da in Augsburg noch ein anderes Experiment vorgeführt und dabei ging es dann um das Greifen von verschiedenen Gegenständen aus einer großen Schachtel heraus. Auch das für uns Menschen eine eher banale Aufgabe, über die wir wahrscheinlich gar nicht groß nachdenken müssten. Für eine Maschine dagegen eine echte Herausforderung. Sie muss zum Beispiel überlegen, welches Werkzeug sie nehmen soll. Hier im konkreten Fall gab es eine Greifzange oder Saugnäpfe zur Auswahl. Der kann entweder in der Mitte zentral greifen oder über diese kleinen Dinge greifen oder er kann auch mechanisch greifen. Schwierig wird es vor allen Dingen, wenn der Schwerpunkt nicht in der Mitte liegt. Außerdem musste er noch den Inhalt der ganzen Kiste abscannen und sich überlegen, welchen Gegenstand er als erstes aufnimmt. Also da waren mehrere Pakete und mehrere Teile übereinander gestapelt. Und wenn man natürlich einen Teil zuerst zieht, was weiter unten liegt, dann werden die anderen da mit hochgehoben oder blockieren. Das kann dazu führen, dass das Paket wieder runterfällt. Von daher auch ein zweiter Vorgang, der bei uns wahrscheinlich intuitiv ablaufen würde, aber von so einem Roboter erst einmal durchgerechnet werden muss. Also fassen wir kurz zusammen. Roboter sind mittlerweile in der Lage, sehr viel mehr Aufgaben zu bewältigen als etwa noch vor 30 Jahren, weil es schnellere Rechner gibt und weil es künstliche Intelligenz gibt. Also die Möglichkeit, dass eben Maschinen lernen und Muster wiedererkennen. Und das können dann Bewegungsmuster sein, die Struktur einer Oberfläche oder die Muster unserer Sprache und unserer Mimik, wenn wir kommunizieren. Es kommt noch etwas dazu, was Roboter brauchen, damit wir ihnen mehr Aufgaben übertragen können. Und das ist die richtige Mechanik. Also die Mustererkennung ist ja schön und gut, aber wenn die Maschine nicht in der Lage ist, kleinste Bewegungen umzusetzen und währenddessen zu registrieren, dass sich zum Beispiel dieser Schlüssel im Schloss verhakt, dann wird das nichts. Damit Roboter geschickter werden, braucht es also eine intelligente Mechanik, Christian. Und dazu hast du auch etwas herausgefunden. Ich bin nach Garmisch-Partenkirchen gefahren. Dort baut Sami Hadadin von der TU München derzeit ein Institut für Geriatronik auf. Er forscht also, wie man älteren Menschen mit Robotern helfen kann. Sami Hadadin, das ist so etwas wie ein Shootingstar in der deutschen Wissenschaftslandschaft. Er hat vor ein paar Jahren, Mitte 30, Angebote als Professor an verschiedenen Top-Unis bekommen, zum Beispiel am MIT oder in Stanford in den USA. Dann hat man ihm aber in München den Lehrstuhl für Robotik und Systemintelligenz angeboten und gleichzeitig noch den Posten als Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence. Das ist also so eine Art Superprofessur der TU München. Und im Hintergrund hat da wohl auch, und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis, Gerd Hirzinger seine Strippen gezogen, damit Hadadin in Deutschland bleibt. Sami Hadadin war nämlich lange in Hirzingers wissenschaftlichem Team und hat dort, wenn man so will, seine ersten Gehversuche in der Robotik gemacht. Hadadin hat auch einen Algorithmus geschrieben, der steckt in den Robotern, die jetzt in Garmisch auch man anschauen kann. Und diese Technologie macht die mechanischen Arme eben feinfühlig. Pro Gelenk sind da circa 30, 35 Sensoren drin, die sind da verbaut und die spüren im Millisekunden- oder schneller Takt, also 1000 Mal pro Sekunde oder sogar schneller, wie die Umgebung sich gerade verändert. Das heißt, der Widerstand der Umgebung wird gespürt. Es geht nur immer um Druck. Es geht um Druck. Und jetzt ist es im Prinzip so, dass der Roboter 1000 Mal pro Sekunde schaut, in welche Richtung muss ich mich bewegen, so als würden sie sich, ne, sie gehen auf Kontakt mit einer Umgebung und gleiten an der entlang, weil sie den Kontakt spüren. Genau das, was wir als Menschen auch machen. Genau das Gleiche kann dieser Roboter auch. Der spürt im Prinzip den Kontakt und gleichzeitig reguliert er seine künstlichen Muskeln. Also unzählige Sensoren in insgesamt 7 Gelenken pro Arm. Da fällt dann jede Menge an Daten an und die werden nun nicht in einem großen zentralen Computer verarbeitet, sondern an den verschiedenen Stellen im Roboter, möglichst nah bei den einzelnen Gelenken, wo er auch reagiert werden muss. Man kann diese Roboter auch führen. Erste Möglichkeit, indem man den Arm und die Finger tatsächlich als Mensch in die Hand nimmt und bewegt, sozusagen dem Roboter eine Bewegung vormacht, ihn an der Hand nimmt, so wie das vielleicht auch ein Physiotherapeut bei einem Patienten oder Patientin machen würde. Der Roboter merkt sich dann ganz genau, was mit seinem Arm angestellt worden ist und kann das danach exakt nachmachen. Oder zweite Möglichkeit, an einem anderen Ort sitzt ein Mensch mit einem zweiten Roboter, der sieht ein klein wenig anders aus, nämlich so wie eine Hülle zum Reinschlüpfen. Ärzte, die Fern-OPs machen, haben sowas auch manchmal. Und dieser Mensch bewegt seinen Roboter, der eben in der Ferne sitzt, macht also aus der Ferne Bewegungen vor, die dann übers Internet übertragen werden. Und der erste Roboter weiß dann über diese Internetsignale, was er tun soll, und er merkt sich das auch. Wenn der Roboter auch an seine Grenzen stößt, dann ist natürlich die Idee, dass sich sozusagen ein Mensch in das System wieder einklingt, ein Operator, um dann eben zu helfen. Und dann ist natürlich die Idee, dass dieser Prozess des Helfens dem Roboter genutzt werden kann für das Lernen des Systems. Das heißt, der Roboter lernt dann wieder aus der Erfahrung. Sami Hadadin sieht derzeit in Corona-Zeiten eine gute Chance, seine Technik auch wirklich zum Einsatz zu bringen. Für viele Ärztinnen und Ärzte ist es nämlich ein großes Risiko, Corona-Tests bei möglicherweise infizierten Personen vorzunehmen. Deshalb könnten die Rachenabstriche, das Fiebermessen und das Abhören des Herzschlages mit einem Stethoskop die Roboter übernehmen, so die Vorstellung. Und die Ärzte steuern oder überwachen aus der Ferne eben ohne Infektionsrisiko. Wir haben jetzt gehört, dass selbst feinste Bewegungen und Tastsinn kein Problem mehr sind. Wir haben uns über humanoide Roboter unterhalten, die intelligente Gespräche führen können. Und wenn man in die USA schaut, findet man da Roboter, die inzwischen fast genauso gut wie ein Mensch in unwegsamem Gelände gehen können. Also die stolpern, fallen nicht hin, können ihr Gewicht dann neu ausrichten, austarieren, und das funktioniert. Also, wenn man das alles so zusammenfasst, dann sind doch vielleicht diese unguten Gefühle, dass wir überflüssig werden. Oder dass uns da zumindest eine Konkurrenz heranwächst, ja vielleicht berechtigt, oder? Ja, es sieht vielleicht wirklich auf den ersten Blick so aus, aber tatsächlich, Christian, können alle diese Roboter nur einzelne Dinge wirklich gut. Und selbst wenn die Forscher in den USA, in Asien und in Europa ihr ganzes Wissen zusammenwerfen würden und wir dann einen Roboter hätten, der aussieht wie ein Mensch, Mimik beherrscht, über unwegsames Gelände gehen kann und feinfühlig ist, ja, was hätten wir dann? Naja, man könnte sich mit dem unterhalten, der könnte überall rumgehen, könnte mit einem Stethoskop umgehen, könnte vielleicht sogar was aufsperren. Ja. Aber trotzdem, es fehlen noch einige Eigenschaften. Hören wir dazu nochmal Sami Hadatin. Alles, was Nachgiebigkeit erfordert, also Kleider zum Beispiel, ist noch eine große Herausforderung. Also Kleider anziehen halte ich für eine Sache, die sehr, sehr schwierig sein wird. Alles, was große Flexibilität braucht, alles, was auch nur Kreativität benötigt. Jeder Handwerker hat ein unglaubliches Maß an Kreativität, wie er seinen Beruf ausübt. Da habe ich großen Respekt davor, was die Biologie da so entwickelt und auf die Beine gestellt hat. Da sind wir als Technologen noch, also muss man ganz ehrlich sagen, da sind wir Zauberlehrlinge und zwar ganz früh. Alexa, kann man Sex mit dir haben? Dafür wurde ich nicht entwickelt. Ja, ich weiß nicht, wer jetzt traurig sein soll. Ob du Alex, oder Alexa. Genau. Aber ich glaube, es ist für beide besser, die richtige Entscheidung. Christian, wir haben jetzt in diesem Zündfunkgenerator genau erklärt, was Roboter alles können und warum sie in letzter Zeit so gewaltige Fortschritte gemacht haben. Jetzt lass uns doch konkret werden. Wo genau sollen die Roboter unseren Alltag denn erleichtern oder beeinflussen? Was bringen sie uns? Und müssen wir vielleicht nicht doch Angst haben, überflüssig zu werden, wenn durchdigitalisierte Maschinen immer mehr können? Wir wollen jetzt so ein bisschen darüber sprechen, inwieweit Roboter uns helfen können, menschliche Bedürfnisse vielleicht zu befriedigen. Und da müssen wir über Sex sprechen. Und da müssen wir über Sex-Roboter sprechen. I am Nova. I am Harmony. I am Solana. We are AI-driven robotic dolls. And we're here to become your perfect companion. Our time together will be magical. You have never met anyone like us before. And we do it all just for you. Ja, also das, was wir gerade gehört haben, ist ein Werbespot von einem Sexpuppenhersteller, der jetzt neue Sexpuppen im Angebot hat. Mhm. Und die sind ergänzt mit künstlicher Intelligenz und werden Sexroboter genannt, auch in diesem Werbespot. Okay. Und da wird dann eben erklärt, was die alles können, dass die eben sprechen können, dass die Emotionen haben. Und ich war, als ich diesen Werbespot gesehen habe, also sowohl wie diese Puppen heißen, die haben alle so Pornostar-Namen, sehen auch sehr Porno aus. Mhm. Und ich war wirklich erstaunt, wie unsubtil dieser Werbespot an so vermeintliche männliche Sexualfantasien appelliert. Mhm. Also gerade mit diesem Slogan, we do it all just for you. Wir machen alles nur für dich. Gibt's auch Roboter, Sexroboter für Frauen? Also da ist jetzt tatsächlich die Frage, wie definieren wir Sexroboter? Ja, also wir denken natürlich bei Sexrobotern vielleicht gleich an Androide eigentlich, also an menschenähnliche Roboter. Wenn wir über Sexmaschinen sprechen, also wo vielleicht der Übergang zum Roboter fließend ist, also Roboter ist ja eigentlich eine Maschine, die wiederholende Tätigkeiten auch ausübt, kennen wir ja aus der Fabrik, da sieht das anders aus. Und tatsächlich finde ich, ist es bei den Frauen super interessant. Also wir sind jetzt zwei Männer, deswegen werden wir auch das Thema natürlich vielleicht aus einer eher männlichen Perspektive betrachten. Aber es gab in den letzten Jahren unglaubliche Innovationen auf dem Markt für Sexspielzeuge, Sexroboter, Sexmaschinen für Frauen. Also es gibt so diese Hightech-Dildos oder Hightech-Sex-Toys, die ja auf so Messen vorgestellt werden. Ja, CES auch, in Los Angeles. In Barcelona haben wir das gesehen. Ja. Genau, ist das ein Riesenthema. Und da gibt's dann so Hightech-Druckwellen-Vibratoren, die dann... Die du alle mit dem Handy verbinden kannst. Genau, kann man... Genau, steuern kannst. Genau, aber das Interessante ist, dass die irgendwie so ein Vakuum erzeugen in der Vagina und quasi Dinge machen, die du nicht hinkriegst. Die wir nicht hinbekommen, auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen. Und das Interessante ist auch, dass diese Sextoys für Frauen gar nicht aussehen wie jetzt zum Beispiel männliche Penisse, sondern die sehen tatsächlich aus eher wie so Gadgets, wie so von Apple. Das sollte uns zu denken geben. Genau. Und jetzt ist die Frage, wie ist es bei uns Männern? Und das haben wir ja gerade schon in diesem Video gehört. Dort sind tatsächlich diese Sexmaschinen, diese Sexroboter unglaublich noch orientiert an den weiblichen Körpern oder an der Fantasie von weiblichen Körpern. Und ich habe darüber mit Tanja Kubis gesprochen. Tanja Kubis forscht an der TU Berlin und sie arbeitet dort an einem Forschungsprojekt, wo es genau darum geht, also welche Geschlechtsstereotypen, welche Sexismen, aber auch Rassismen quasi in so Sexrobotern eingeschrieben ist. Und ich habe sie gefragt, ja, wie sehen denn eigentlich diese Sexroboter aus? Also aktuell gibt es hauptsächlich Sexroboter, die an Sexpuppen orientiert sind. Und diese orientieren sich wiederum am stereotypen Frauenbild der Pornoindustrie. Das heißt, die Puppen sind immer weiblich, sie sind jung, haben eine riesige Oberweite, volle Lippen, eine superschmale Taille, lange Haare, lange Beine, makellose Haut und eine relativ geringe Größe und auch ein relativ geringes Gewicht. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, ja, was unterscheidet jetzt eigentlich wirklich Sexroboter von Sexpuppen? Also wir haben ja gerade schon in diesem Werbespot gehört, dass manche von denen sprechen können. Und dann war ich doch sehr ernüchtert, als mir Tanja Kubis mich so ein bisschen eingeführt hat in die Feature-Liste, die eigentlich so aktuelle Sexroboter jetzt jenseits von diesen Werbeversprechen eigentlich mit sich bringen. Also die weit entwickelsten Modelle können nur ihren Kopf bewegen. Also der Körper ist der einer Puppe. Also da geht einfach eigentlich noch gar nichts. Also der Körper bleibt starr und muss zur Benutzung in die jeweiligen Positionen gebracht werden. Also das heißt, der Roboter kann nicht laufen, der Roboter kann sie nicht anfassen, nicht streicheln oder ähnliches. Und da die Roboter ziemlich schwer sind und nicht, haben sie so ein Gestell, ohne dass sie auch gar nicht stehen können. Und darauf werden die Roboter dann aufgehängt, wenn man sie nicht benutzt. Und das ist doch ziemlich makaber, wenn man sich das anschaut, dass ein Roboter quasi an ein menschenähnlicher Roboter an einen Haken gehängt werden muss. Den Roboterkopf, den können sie auch ohne den Körper benutzen. Den kann man abdrehen und zum Beispiel auf den Schreibtisch stellen und mit sich unterhalten. Und der Kopf ist dann über eine App gesteuert. Also da gibt es natürlich künstliche Intelligenz, so ähnlich wie bei Siri. Der Kopf hat eine bewegliche Mimik, das heißt Augen und Mund bewegen sich beim Sprechen und dabei wird möglichst eine laszive Mimik simuliert. Aber die ganzen Funktionalitäten wie Schwitzen und so, das gibt es noch nicht. Das sind Dinge, die entwickelt werden sollen, aber es soll eine Beheizbarkeit irgendwann mal gewährleistet sein, dass sich der Körper nicht mehr total kalt anfühlt. Aber das ist auch alles noch Zukunftsmusik. Knisternde Erotik. Nur skurril. Im Umbruch. Aber das ist ja vielleicht auch nicht das, worum es geht. Sondern worum es ja geht, ist ja, dass damit ja auch noch bestimmte Wertvorstellungen verbunden sind. Ja, also wir haben das ja im Werbespot schon gehört. Also diese Sexpuppen, die versprechen, dass diese Sexpuppen alles für dich tun als Mann. Und das ist ja das eigentliche Problem. Also es gibt seit Jahren, also ich glaube 2016 habe ich mal darüber berichtet, eine Kampagne zum Verbot von Sexrobotern, weil Leute sagen, da werden Frauen objektifiziert und ganz ehrlich, wenn man sich diese Sexroboter anschaut und dann auch eben guckt, die können eigentlich auch nur ihren Kopf ein bisschen bewegen und eben die Mimik in so eine laszive Position bringen. Ja, es ist eigentlich eine Rolle rückwärts in der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, oder? Genau, also so kann man das sehen. Und Tanja Kubes meinte, es gibt auf jeden Fall sehr viele ethische Fragen, über die man sich Gedanken machen muss. Und da wird es tatsächlich auch ein bisschen klebrig und auch finster. Und dann die Frage, ist es möglich, einen Sexroboter zu vergewaltigen? Oder sollte ein Sexroboter der sexuellen Handlungen zustimmen können? Oder wie jung dürfen Sexroboter aussehen? Es gibt eine Unmenge an Fragen, die sich da auftun. Ja, also das finde ich tatsächlich auch. Und wir brauchen, glaube ich, auf jeden Fall Regeln für solche Sexroboter. Aber nehmen wir mal an, wir hätten diese Regeln und wir können uns darauf einigen, wie diese Sexroboter ungefähr aussehen und was man mit denen vielleicht machen können soll und was vielleicht auch nicht. Glaubst du, also jetzt nur in der Theorie, dass Sexroboter uns helfen können, ein befriedigenderes Sexualleben zu erreichen? Vielleicht ist es für manche Menschen der einzige Weg, überhaupt ein Sexualleben zu haben. Möglicherweise ist es da eine Lösung, aber insgesamt nimmt es uns doch so ein bisschen den Ansporn, uns in die Gesellschaft hineinzubewegen, mögliche Partner kennenzulernen, sich anzustrengen, Kontakt aufzunehmen. Ich kann mir ja schon vorstellen, und das haben wir ja auch gehört bei diesen Sextoys, dass Technologie dabei helfen kann, Menschen ein befriedigendes Sexualleben zu ermöglichen oder neue Seiten an ihrer Sexualität zu entdecken. Also ich habe in der VR, in der virtuellen Realität gibt es natürlich sehr viele so Sexanwendungen, und woran ich mich erinnere ist, ich habe mal eine entdeckt, da konnte man sich von einer hochhaushohen Frau mit ihren großen Stilettos zertreten lassen. Also ist jetzt nicht mein Fall. Aber ich glaube, das Problem ist, und das sieht eben auch Tanja Kubes so, dass wir bei Sexrobotern einfach, wie es ja bei Sexualität oft ist, einfach viel, viel fantasievoller werden müssen. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall auch von einer strikt humanoiden Form von Sexrobotern uns verabschieden, und wir sollten die Möglichkeiten, die uns Technik bietet, nutzen, um neue Funktionalitäten und Designs zu konstruieren. Auf lange Sicht sollte es nicht unser Ziel sein, Menschen durch Technik zu ersetzen, und das gilt natürlich auch für Sexroboter, sondern wir sollten neue Optionen unter vielen ermöglichen und möglichst viele Menschen ihr Leben erleichtern und auch im Sexuellen positiv bereichern. Wir schauen jetzt noch einmal zu Sami Haradin und sein Geatronik-Institut in Garmisch. Den Begriff Pflegeroboter mögen viele Forscher nicht so gerne, weil das ihrer Ansicht nach eher abschreckt. Deshalb sehen die Maschinen in Garmisch eher süß aus. Dieser zweiarmige humanoide Roboter ist radbasiert. Das heißt, wir haben bewusst darauf verzichtet, Beine für das System zu entwickeln. Und wir haben bei dem äußeren Erscheinungsbild sehr darauf geachtet, dass dieses System eine Art von auch, wie sagt man, Clumsiness, ist es auf Englisch, eine Art von Tollpatschigkeit auch ausstrahlt. Ja. Also wirkt so ein bisschen wie so Teletubbies. Ja, genau. Ja, Teletubbies. Also ich würde eher sagen wie Marvin per Anhalter durch die Galaxis. Ja. Das finde ich sehr witzig, weil ich bin ein großer Fan von Marvin, dem depressiven Roboter. Ich hatte in meinem Zimmer sehr lange ein Poster von Marvin. Dachte ich mir, dass du den magst. Tatsächlich. Weißt du, wie der klingt? Alle Türen in diesem Raumschiff wurden so programmiert, dass sie heiter und fröhlich gestimmt sind. Wie dem auch sei, mir wurde aufgetragen, euch zur Kommandozentrale zu bringen. Zählt mich an, ein Gehirn von der Größe eines Planeten, und man verlangt von mir, euch in die Kommandozentrale zu bringen. Nennt man das berufliche Erfüllung? Ich nicht. Ihr könnt euch bei der Sirius Kybernetic Corporation bedanken, dass sie Roboter mit EMP bauen. Wofür steht EMP? Echtes menschliches Persönlichkeitsbild. Ich bin der Prototyp mit Persönlichkeitsbild. Das merkt man doch sicher, oder? Marvin, ich liebe ihn sehr. Das ist der beste Roboter der Welt. Aber eine echte Nervensäge, immer schlecht gelaunt, ein Superhirn mit Depressionen. Und ich weiß nicht, so sehr ich Marvin mag und so sehr er mich in meinen Jugendtagen begleitet hat, weiß ich nicht, ob ich als älterer, hilfsbedürftiger Mensch ausgerechnet von Marvin gepflegt werden möchte. Ja, aber von der Optik her eben ein humanoider Roboter, dieser Marvin-Gleiche in Garmisch-Partenkirchen, der nicht unbedingt menschlich aussieht, sondern mit einem kugelrunden Kopf versehen ist und Händen, die so ein bisschen an Schwimmflossen erinnern. Vorne hat der Roboter in Garmisch auch nicht Augen wie Marvin, die mit LED leuchten, die Form von Augen bekommen, sondern da gibt es einen Bildschirm. Da kann man zwar ein animiertes, drolliges Gesicht einblenden, aber da kann dann zum Beispiel auch das Gesicht von Familienangehörigen erscheinen, die mit der älteren Person über den Roboter eine Videokonferenz aufbauen. Und was so ein Pflegeroboter tatsächlich alles übernehmen soll, das probiert man derzeit am Garmischer Institut aus in einer vollständig eingerichteten Musterwohnung. Sieht gemütlich aus. Schon, oder? Ja. Also es ist alles da. Es ist ein Wohnzimmer da, es ist eine Küche da, es ist ein Schlafzimmer mit zwei Betten da. Wir haben auch ein Bad in der Ecke und alles eingerichtet eben so, dass man im Alter hier eigentlich ja alles vorfindet, was man so braucht oder auch nutzen könnte als Assistenztechnologie. Was könnte jetzt hier passieren genau, mit dem Roboter? Genau, das Erste wäre beispielsweise das Zudecken. Ja, also gerade in der Nacht ist oft ein Problem einfach die Bewegung, gerade in der Nacht. Oder dann eben Getränke holen, das Wasser, also das Aufstehen, ja, beim Aufstehen helfen, gerade am Morgen. Das ist eine wichtige Fähigkeit, die wir hier jetzt eben entwickeln und testen wollen, wenn wir da jetzt weitergehen. Was könnte der Roboter jetzt hier in der Küche noch erledigen? Kaffee brauchen wir immer am Morgen, oder? Wäre doch gut, wenn er einen Kaffee machen könnte, finde ich zumindest. Das haben wir schon. Das sind ja doch schon ein paar Schritte, die man da machen muss. Also Wasser holen, Wasser in die Kaffeemaschine gießen, genau. Kaffeepulver. Das Schwierigste ist das Kaffeepulver. Nicht verschütten, genau. Sondern auch, da rein. Auch die richtige Dosierung. Yeah. Was man sich in Garmisch auch vorstellen kann, ist, dass der Roboter wie eine Art autonomer Rollator mit einem zur Toilette geht, vielleicht auch beim Waschen und beim Duschen hilft. Manche Dinge eben, die man eher als unangenehm oder peinlich empfindet, wenn man sie mit einer Pflegekraft, die man ja wahrscheinlich gar nicht so gut kennt, machen muss, das kann dann der Roboter übernehmen. Und die Idee ist, dass man älteren Menschen dann eben wieder so etwas wie eine gewisse Selbstständigkeit zurückgeben kann. Ja, hört sich gut an, aber wahrscheinlich können sich das wieder mal nur die Reichen leisten, oder so tolle Hightech-Pflegeroboter, die einem beim Toilettengang helfen. Nicht unbedingt. Sami hat den versucht, diese Roboter so zu gestalten, dass sie in Serie produziert werden können. Hm. Also kein Schnickschnack, keine Extras, wie er das nennt, sondern Roboter von der Stange. Und dadurch werden diese Dinge dann voraussichtlich auch nicht so teuer. Der Preis wird zwischen 30.000 und 50.000 Euro genannt. Das ist natürlich immer noch sehr viel für Menschen, die jetzt kein großes Einkommen haben. Aber man hofft in der Geriatronik, dass da die Krankenkassen irgendwann mit aufspringen, dass die sich vielleicht durchrechnen, was könnten wir sparen, wenn diese älteren Menschen vielleicht seltener hinfallen, wenn sie einen Roboter zu Hause haben, der sie stützt oder bei Unfällen, wenn es tatsächlich passiert, dann schnell Hilfe holt und dadurch, sagen wir, vielleicht Verletzungen seltener zu dauerhaften Problemen führen. Also der Roboter auf Rezept, das wäre das Ziel. Wir sind ja mit den Pflegerobotern schon ein bisschen in die Arbeitswelt vorgedrungen. Es gibt ja immer die Befürchtung, dass uns Roboter die Arbeit wegnehmen und dann nichts mehr für uns Menschen zu tun bleibt. Ich weiß nicht genau, was ich immer von solchen Ängsten halten soll. Wie ist es denn bei dir? Ich würde meinen Job ungern komplett abgeben und diese Befürchtungen sind auch, glaube ich, nicht ganz unbegründet. Es gibt zumindest auch Untersuchungen, die ergeben haben, dass jeder zusätzlich eingesetzte Roboter 6 reguläre Arbeitsplätze überflüssig macht. Es gibt noch eine andere Studie, das hat mich auch verwundert. Wir Deutsche sind, was den Einsatz von Robotern im internationalen Vergleich angeht, ziemlich weit vorne. Es gibt eben diese zweite Studie, der zufolge in Deutschland auf 10.000 Arbeitskräfte im Schnitt 338 Roboter kommen. Deutschland ist damit auf Platz 3 weltweit hinter Singapur und Südkorea und hat inzwischen sogar, man höre und staune, Japan überholt. Die USA im Gegensatz dazu liegen da relativ weit abgeschlagen hinten mit 200 Robotern je 10.000 Arbeitskräfte. Ja, Christian, man muss gar nicht weit fahren, um sich das direkt anschauen zu können. Überall in Bayern gibt es mittelständische Unternehmen, die inzwischen hochautomatisiert produzieren. Ich war zum Beispiel einmal in der Fabrik von Krones. Das ist ein Getränkeabfüllanlagenhersteller. Also diese riesigen Anlagen, die große Brauereien brauchen, um ihr Bier in Flaschen zu füllen, zu verschließen und mit einem Etikett zu versehen. Der Produktionschef von Krones, Christian Leupeldinger, hat mir erklärt, wie sogenannte FTS-Fahrzeuge funktionieren. Das sind Roboterwägen. Die bringen leere Podeste, da werden dann die Produkte gleich draufgepackt und die FTS-Fahrzeuge fahren dann die fertigen Produkte nach hinten in die Verladung. Hält der an für uns da? Der hält für Sie an, ja. Ja, aber der fährt jetzt da rüber. Der schert jetzt hier rein und nimmt diese fertige Baugruppe. Also der wusste jetzt genau, was er machen muss? Der wusste genau, was er machen muss, genau. Das heißt, der wird gebucht bei uns im System, Produkt ist fertig, ist am Abholplatz bereit und dann wird über das System vollautomatisch, ja, sagen wir, an den Leitrechner von dem FTS und der prüft dann bei der nächsten Fahrt, dass er dann das jeweilige Produkt mitnimmt. Wo fährt er jetzt hin? Der fährt jetzt in den Außenbereich und dort sind dann die LKWs und die Stapler, die das Ganze dann in die Verladung bringen. Ja, so, dass wir versuchen, wirklich in dem Bereich so Stapler- oder routenzugarm wie möglich zu sein. Eine Stapler- und routenzugarme Fabrik. Ja, das heißt, diese Roboter ersetzen eben Gabelstaplerfahrer und diese Wägelchen fahren dann keine Umwege mehr. Die wissen ganz von alleine, was sie abholen sollen, wo sie es hinbringen müssen. Ja, und damit zählen diese Wägelchen zu einer ganz neuen Form von Robotern, den sogenannten kollaborativen Robotern, also solchen, die mit Menschen zusammenarbeiten können. Perfektioniert hat den Einsatz von Transportrobotern übrigens Amazon. In den Logistikzentren, diesen riesigen Lagerhallen, fahren unzählige dieser Gefährte durch die Gegend. Die schleppen dann ganze Regale zu den Mitarbeitern hin. Die Mitarbeiter müssen die benötigte Ware nur noch aus dem Regal herausholen, müssen also nicht mehr durch die Halle gehen und suchen, wo liegt das Teil, das ich jetzt gerade brauche. Und interessant ist dabei aber, verpackt, also in die Schachteln gesteckt und zugeklebt, wird die Ware immer noch vom Menschen. Also die Menschen dürfen dann das tun, was am langweiligsten eigentlich ist. Also bald wird man vermutlich keine Gabelstapler, Fahrer mehr brauchen. Aber was machen denn Roboter noch? Vor allem Autos zusammenbauen. Tatsächlich ist die Autoproduktion schon seit Jahrzehnten die Branche, wo am meisten Roboter zum Einsatz kommen. Ich habe mich mit Professor Wolfgang Daud unterhalten. Er ist Arbeitsmarktforscher an der Uni Würzburg und er hat mir das noch einmal bestätigt. Die Branche, die am stärksten auf Roboter in der Produktion setzt, ist eindeutig das Automobilgewerbe oder die Automobilherstellung. Und Roboter haben sich vor allem in solchen Tätigkeiten bewährt, die zwar komplex sind, aber doch repetitiv und die eine hohe Präzision erfordern. Sowas wie Schweißen oder Zusammensetzen. Schweißen, Zusammensetzen, auch verschrauben können die Roboter immer besser. Interessant ist aber auch, wo man keine Roboter sieht. Ein Kollege von uns war neulich in einer Großwäscherei oder einem Textilservice, heißt das inzwischen, in Kolbermoor und hat sich dort mit dem Firmeninhaber Arnold Stangelmeier unterhalten und der setzt aus folgendem Grund keine Roboter ein. Wäsche ist ein nicht fixes Gut und dadurch ist es natürlich schwierig, die Automatisierung nach vorne zu treiben. Bei Metallbearbeitung ist es leicht, weil Metall ist fest. Da kann ich sagen, das kann ich hier greifen, das kann ich hier greifen. Das Greifen von Wäsche für einen Roboter oder irgendein anderes Gerät, das ist ganz schwierig, sowas zu realisieren. Dieses Einlegen der Wäsche in unsere Maschinen, das ist meistens noch Handarbeit. Die Robotik ist noch nicht so weit. Und deswegen sind wir noch bei einem relativ hohen Personalanteil. Wäschestücke sehen eben alle ein klein wenig anders aus. Die einen sind dicker, die anderen dünner. Kleidung ist generell lapprig und nicht fest, kommt also für Roboter nicht so gut in Frage. Und das wird auch auf absehbare Zeit wohl nicht klappen, zu kompliziert. Trotzdem sind ja immer mehr Roboter im Einsatz in Deutschland. Das belegen ja auch die Statistiken. Fällt da nicht unterm Strich Arbeit weg? Ja, das habe ich Professor Daud natürlich auch gefragt, den Arbeitsmarktforscher, und er hat mir so geantwortet. In der Wirtschaftstheorie unterscheiden wir zwischen zwei gegenläufigen Mechanismen, einen Verdrängungseffekt und einen Produktivitätseffekt. Es gibt tatsächlich Tätigkeiten, die durch Roboter einfach besser und billiger gemacht werden können. Und dann ist es eine betriebswirtschaftliche Entscheidung, dass diese Tätigkeiten eben durch Roboter tatsächlich getan werden. Wir beobachten aber gleichzeitig, dass eben neue, hochwertigere Tätigkeiten entstanden sind, und dass oftmals sogar die Personen, deren Jobs durch Roboter verdrängt wurden, im Betrieb verbleiben, aber dann nach einer Umschulung oder nach einer Weiterbildung diese höherwertigen Tätigkeiten ausführen. Das heißt, Roboter sind keine Gefahr für den Arbeitsmarkt. Es bleibt also genug Arbeit übrig, aber die wird womöglich anspruchsvoller. Menschen werden in den Fabriken immer weniger schrauben, schweißen, lackieren und zusammenstecken, haben wir gerade gesagt. Dafür aber öfter vielleicht in Computern die Aufgaben eingeben, die die Roboter als nächstes ausführen sollen. Sie werden die Roboter überwachen und wenn etwas schief läuft, dann müssen die Menschen vereinfacht gesagt eingreifen. Die große Frage ist dabei nun aber, ob dieser Übergang von den einfachen zu den komplizierten Tätigkeiten wirklich reibungslos klappen kann. Also Sind die Leute in einer Fabrik denn wirklich in der Lage, sich so weit fortbilden zu lassen, dass sie zum Beispiel mit den komplizierten Roboterprogrammen umgehen können, die diese Roboter dann steuern? Großes Fragezeichen, Christian, und da bekommt man auch von den Arbeitsmarktforschern keine klaren Antworten. Ja, und da wird mich noch eine Sache interessieren. Ich habe gehört, dass Deutschland immer mehr Produktion zurückholt aus Niedriglohnländern. Also sagen wir, wenn BMW oder Mercedes bislang elektronische Bauteile in, sagen wir mal, Indien hat zusammenstecken lassen, dann passiert das ja zunehmend wieder in Deutschland. Und diese Jobs könnten doch dann jene Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen übernehmen, die die Umschulungen zu den komplizierten Jobs nicht schaffen. Im Prinzip schon, aber hören wir dazu noch einmal Wolfgang Daudt. Schon vor Corona, aber jetzt verstärkt durch Corona, beobachten wir, dass tatsächlich die internationalen Lieferketten kürzer werden. Das bedeutet, dass tatsächlich Produktion ins Inland zurückgeholt wird. Und es ist tatsächlich absehbar, dass die Produktion sehr stark automatisiert stattfinden wird. Es ist also tatsächlich fraglich, wie stark denn letzten Endes der Arbeitsmarkt davon profitieren wird, dass die Produktion nach Deutschland zurückgeholt wird, weil eben sehr viel davon durch Roboter gemacht wird. Also Christian, den wünschenswerten Effekt, den du gerade angesprochen hast, den wird es womöglich nicht geben. Bedenklich ist dagegen ein negativer Effekt, der dadurch in den Niedriglohnländern entsteht, dass da eben nun Jobs verloren gehen. Das bestätigt auch Professor Daudt. Dafür gibt es Zahlen, zum Beispiel aus den USA und Mexiko, die Roboterisierung in den USA. Verursacht also am Ende in Mexiko und in anderen ärmeren Ländern neue Arbeitslosigkeit und wahrscheinlich dann auch mehr Armut. Und das könnte uns auch in Europa am Ende selbst wieder auf die Füße fallen, wenn nämlich Migrationsbewegungen dann dadurch vielleicht zunehmen. Also, die Diskussion über den Einsatz von Robotern kann man sicher kontrovers führen, aber man sollte wohl die Möglichkeiten auch nicht überschätzen. Da, das mahnt zum Beispiel auch Sami Haddadin aus Garmisch an und dem würde ich jetzt an dieser Stelle das Schlusswort überlassen. Also ich glaube, Roboter können gar nicht menschlich werden. Das ist und bleibt eine Maschine. Alles, was auch nur Kreativität benötigt. Ich glaube, dass alles, was Handwerk ist, ist sehr schwierig zu automatisieren. Alles, was Pflege angeht, ist eigentlich gar nicht zu automatisieren. Also diese echte Pflege, das sehe ich überhaupt nicht, dass automatisiert werden könnte, sollte sowieso nicht. Ein wichtiges Ziel der Robotik, gerade der modernen, KI-getriebenen Robotik, ist ein Werkzeug zu sein. Also gerade wenn Sie über die Zukunft der Arbeit nachdenken, dann haben wir die letzten Jahre zum Beispiel kollaborative Roboter gesehen. Da sagt der Name schon alles. Das sind keine Substitutionstechnologien wie die großen Automatisierungswellen der letzten Jahrzehnte, wo es darum ging, großen Durchsatz zu generieren, sondern das sind Werkzeuge, die den Facharbeiter sozusagen als Werkzeug unterstützen. Das ist der Hammer von morgen, von heute. Der Roboter ist der Hammer von heute. Nicht weniger, aber auch nicht viel mehr, sagt zumindest unser Roboter-Experte. Das war der Umbruch. Heute zu Gast im Zündfunk-Generator. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, der kann uns gerne abonnieren und regelmäßig hören. Zu finden ist Umbruch überall, wo es Podcasts gibt. Vielleicht hören wir uns. Am Mikrofon verabschieden sich Christian Schiffer und Christian Sachsinger.